Alberich begann in der Tiefe der Erde mit einem Heer von Sklavenarbeitern seine Weltherrschaftspläne vorzubereiten. Aber auch Wotan hatte, indem er Freier für den Bau der Burg als Belohnung ausgesetzt hatte, die Liebe um der Macht willen verraten. Nun nahm das Schicksal seinen Lauf. Während die Riesen Freier in Geiselhaft hielten, begannen die Götter in Windeseile zu altern. Für Wotan gab es nur eine Lösung. Er musste mit Loge in die Tiefe nach Nibelheim steigen und Alberich den Goldschatz entreißen. Der Ring des Nibelungen. 16-teilige Podcast-Serie von Regine Arem. Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Episode 3. In Nibelheim. Dunkelheit umgab die Wanderer. Nur ab und zu leuchtete irgendwo ein roter Schein auf. Er kam von den Feuerstellen der Nibelungen, die dort tief in der Erde die Erze verarbeiteten, die sie in ihren Bergwerken gefunden hatten. Hörst du das Echo der Ambosse? Die Nibelungen, sie scheinen wie besessen in ihrer Arbeit. Vielleicht sind dies auch die Zeichen einer neuen Zeit. Ein Machtwechsel scheint in der Luft zu liegen. Die alte Ordnung beruhte auf Wissen und Verträgen. Die neue Ordnung beruht auf Angst. Du sprichst in Rätseln, Loge. Warte nur. Bald wirst du verstehen. Was ist das? Bleib hier hinter dem Vorsprung stehen. Das ist Alberich. Und sein Bruder Mime. Schön hier geblieben, du hinterhältiger Zwerg. Solltest du mir nicht bis heute den Helm liefern? War es nicht so vereinbart? Er ist doch fertig, genau wie du befohlen hast. Nimm nur endlich deine Fingernägel vor. Meinem Ohr! Ach, fertig, sagst du. Warum gibst du ihn mir dann nicht? Ich dachte... Vielleicht fehlt noch etwas. Was soll noch fehlen? Naja, das eine oder andere. Das eine oder andere, her mit dem Helm. Was ist in deiner Tasche? Schau an. Da ist er doch. Niemals, Alberich. Es hätte dir auch nichts genutzt. Nur ich allein kann ihm seine Zauberkraft entlocken. Das wollen wir gleich mal ausprobieren. Nacht und Nebel. Niemals. Bist du hin? Ich sehe dich nicht. So, du siehst mich nicht? Aber dafür wirst du mich fühlen, hier. Die Strafe für deine Gaunerei. Au! Nicht die Peitsche! Andere Wege, bitte! Dank dir, Brüderchen. Gute Arbeit. Der Helm ist eine Ware. keinen Spaß haben. Such mich doch! Mime! Bin ich hier? Oh. Oder hier? Oh. Oder vielleicht doch hier? An deinem Ohr. Volk der Nibelung! Eure Stunde hat geschlagen! Lernt euren neuen Herrscher kennen! Wo auch immer ihr seid, er ist euch nah! Er sieht und hört alles, aber euch, euch bleibt er verborgen! Vorbeigehen, Faulheit und Rumtreiberei. Jetzt werden wir unablässig für die Arbeit. Tag aus und Tag ein, denn ich, alles bin euer Herr. Alberich ist weg. Aber da liegt dieser Mime jammernd auf dem Boden. Hey. Du da. Was jammerst du? Mime? Du? Was ist mit dir? Lass mich in Frieden. Das mache ich gern. Aber vorher helfe ich dir wieder auf die Beine. Wer soll mir noch helfen können, wo ich doch vom eigenen Bruder unterjocht werde? Dich unterjochen? Wie konnte es so weit kommen? Was für ein unbekümmertes Volk wir Nibelungen waren. Gold war dafür da, den Frauen schönen Schmuck zu schmieden und Spielzeug für unsere Kinder. Es zwingt uns Alberich in die Stollen hinein, wo wir unablässig für ihn tragen, schürfen und schmelzen und schmieden müssen, nur um seinen Reichtum ins Unermessliche zu vermehren. Der Ring verrät ihm, wo die Adern des glänzenden Stoffs verlaufen. Wie es scheint, traf dich sein Zorn bereits. Er hatte mich gezwungen, ihm einen goldenen Helm zu schmieden, wobei er mir aufs Genaueste erklärt hat, wie dieser herzustellen sei. Ich merkte bald, dass dem Helm ein mächtiger Zauber innewohnen musste. Deshalb versuchte ich, ihn vor ihm zu verbergen. Ich wollte ihn überlisten, um auf diese Weise seiner Zwangsherrschaft zu entgehen. Nicht schlecht. Und warum ist dein Plan nicht aufgegangen? Ja. Auch wenn mir der Helm vollendet geglückt ist, der Zauber, der ihm innewohnt, verriet sich mir nicht. Nur durch einen Spruch war er zu lösen. Und nur Alberich kannte ihn. Als er mir den Helm entriss und den Spruch sagte, verstand ich, zu spät. Sein Geheimnis. Der Helm hat die Macht, seinen Träger unsichtbar zu machen. Aber die Peitschenhiebe, die Alberich mir mit unsichtbarer Hand verpasste, spüre ich immer noch. Nicht gerade einfach, unser Vorhaben, scheint mir. Du wirst es schon hinkriegen mit deiner Schlauheit. Was soll diese Fragerei? Und wer seid ihr eigentlich, Fremde? Sei unbesorgt, Mime. Wir kommen als Freunde. Wir wollen das Nibelungenvolk von seiner Not erlösen. nehmt euch in Acht. Er kommt zurück. Dann wollen wir hier auf ihn warten. Und ihr wohl? Könnt ihr euch davon befreien? Los, ladet alles hier zu meinen Füßen ab! Das schöne Gold und Silber hat es euch aber beschwert. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Hast du dich etwa wieder verplaudert? Los, fort mit dir an die Arbeit. Wird's bald! Das gilt für euch alle. An die Arbeit, sag ich. Hinunter mit euch in die Stollen, wo ihr mir immer neues Gold herausholt. Und wehe, ihr werdet müde und lasst in eurer Arbeitskraft nach. In meine Peitsche zu spüren. Das nicht überall sein kann, wo keiner mich vermutet. Das kann auch niemand überzeugen. Nun, was zögern die noch? Nun, was wollt ihr bei mir? In Nibelheim sollen wundersame Dinge geschehen sein. Und Alberich, so hörten wir, ist derjenige, der sie bewirkt hat. Da trieb uns die Neugier her. Was euch hier treibt, ist Neid. Nichts anderes. Das steht euch vornehmen Gästen schon auf der Stirn geschrieben. Ach ja? So gut kennst du mich, Alberich? Erinnerst dich wohl nicht mehr an die Zeiten, als du in deiner kalten Höhle hocktest und ich, der Feuerbote, dir Licht und Wärme gab? Nicht ein einziges Schmuckstück hättest du schmieden können, wenn ich dir damals nicht eingeheizt hätte. Ich war dir Helfer und Freund in dunkler Zeit. Ist das dein angemessener Dank? Loge, mein Freund in dunkler Zeit. So, so. Aber wie ich sehe, hast du dich inzwischen mit Wotan und seinen Genossen zusammengetan. Bist also jetzt ihr Freund, so wie du früher vielleicht meiner warst. Mir soll es recht sein. Ich fürchte nichts. Was für ein Mut. Was für eine Kraft aus deinen Worten spricht. Siehst du den Goldschatz, den meine Untertanen da aufgehäuft haben? Etwas Vergleichbares habe ich noch nie zuvor gesehen. Das ist die Tagesleistung von heute. Dürftig gegen das, was ich noch anhäufen sollte. Was soll dir dieser Schatz nützen? Nibelheim ist ein freudloser Ort. Hier gibt es nichts, was man mit diesem Gold anfangen könnte. Um die Schätze anzuhäufen und zu hüten, dafür ist Nibelheim der ideale Ort. Das aber ist nur der Anfang. Von hier aus werde ich mir die ganze Welt untertan machen. So, so. Ach, hier da oben, in euren luftigen Höhlen. Noch lacht ihr und liebt ihr. Noch seid ihr sorglos und glaubt nicht, dass ich euch je gefährlich werden könnte. Ich, der hässliche Zwerg in der Dunkelheit der Nacht. Aber wartet ein Weilchen. Am Ende werde ich euch alle mit meinem Gold kriegen. Ich werde euch damit betäuben und so willenlos machen, dass ihr nichts anderes mehr wollt, als immer nur mehr und noch mehr davon zu haben. Habt ihr es gehört? Fürchtet euch vor der Stunde, wenn des Nibelungen nächtlicher Schatz das Licht des Tags erblickt. Schweig, du Bestie. Was sagt er? Bist du noch bei Verstand, Wotan? Wen würden deine Taten, Alberich, nicht in Staunen versetzen? Du bist, weiß Gott, der mächtigste von allen. Sogar Sonne und Mond und die funkelnde Sternenschar können nicht anders. Sie müssen sich vor dir verneigen. Doch noch wichtiger erscheint mir, dass auch deine Untertanen, das Volk der Nibelungen, ohne Wenn und Aber hinter dir steht. Zwar hast du einen Ring geschmiedet, mit dem du dich ihrer bemächtigt hast, aber was ist, wenn sich dir im Schlaf einer von ihnen nähert und dir den heiligen Ring entreißt? Wie könntest du dich dagegen wehren? Du denkst wohl, Loge. Du bist der Klügste von allen. Und denkst weiter, ich wüsste mir nicht zu helfen. Mein Bruder Mime hat mir einen Helm geschmiedet, mit dem ich jedem Dieb auf dieser Welt entrinnen kann. Du wirst sein Geheimnis wissen. Dann hör mir gut zu. Mit diesem Helm kann ich mich in jede beliebige Gestalt verwandeln. Ja, mehr noch, ich kann mich mit ihm unsichtbar machen. So bin ich sogar vor dir sicher, Loge, mein Freund. Viel Wunderbares habe ich in meinem Leben gesehen. Doch das scheint mir das größte Wunder von allem. Wenn das, Alberich, wirklich wahr wäre, wäre deine Macht tatsächlich unumstößlich. Was heißt da wäre? Glaubst du mir etwa nicht? So ist es. Du denkst also, ich wäre so ein Prahlhans wie du, Loge? Beweis mir das Gegenteil. Na gut. Welche Gestalt ich mich verwandeln soll und werde grün vor Neid. Ich bin bereit. Vorsicht, er setzt den Helm auf. Du wirst dich wundern. Besserwisser, das hättet ihr nicht gedacht. Was? Ich zittere am ganzen Körper. Ist dir das Beweis genug? Ach, ihr glaubt mir also. Es ist ein Wunder. Und wir können es bezeugen. Aber... Aber? So riesig du geworden bist, kannst du dich auch ins Gegenteil verwandeln? Also... Nicht riesengroß, sondern winzig klein werden. Damit könntest du wirklich jedem Feind entkommen. Nein. Nein, das scheint mir zu schwer. Das scheint dir zu schwer? Ja? Du blöde Jan! Wie klein hättest du mich denn gerne? So klein wie eine Kröte, die durch die engste Ritze passt. Ein Kinderspiel. Schau her! Da, vor dir, die Kröte, fang sie! Ich hab sie! Dann halt sie fest, so fest du kannst. Ich ziehe mir den Kopf. Da ist er ja, der Helm. Schon ist Alberich zurück. Au! Oh, verflucht! Ich bin gefangen! Hast du ihn? Ja! Nimm das Seil! Ich bin fesselt! Ich bin schon da. Ja. Lass mich los! Ihr Mistkerle! Geschafft. Nun schnell weg von hier. Zurück zur Kluft. Und dann nach oben. Dort kann er uns nicht mehr entkommen. Der Ring des Nibelungen. 16-teilige Podcast-Serie von Regine Ahren. Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Mit Bernhard Schütz, Martin Seifert, Dominik Maringer, Lars Rudolph und Regina Lemnitz. Komposition: Felix Raffel unter Verwendung der Originalmusik Richard Wagners. Regieassistenz: Jonas Kühlberg. Ton und Technik: Peter Awa und Wenke Decker. Regie: Regine Ahren und Peter Awa. Redaktion: Juliane Schmidt. Aufgenommen in Kunstkopf-Stereophonie. Ein Podcast des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022.